Bei meinem neuerlichen Besuch in St. Louis erklärte mir mein alter Freund Henry das Ergebnis einer langjährigen Arbeit, den neuen Henry-Stutzen. Na, Sir, ist das ein Gewehrchen? Jetzt habt ihr es genügend ausprobiert und euer Urteil ist mir wertvoll. Na, also? Ja, eine Freude muss es sein, eine solche Schnellfeuerwaffe zu besitzen. Aber... Aber? Heraus mit der Sprache, mein Junge. Ja, ich muss euch doch darauf aufmerksam machen, dass eure Erfindung für die Tier- und auch für die Menschenwelt des Westens die nachteiligsten Folgen haben wird. Ja. Ihr habt nicht ganz Unrecht, Sir. Werde also nur einige wenige Stücke davon anfertigen. Das erste, dieses hier, das schenke ich euch. Hab meinen alten Bärentöter berühmt gemacht. Schätze, mein Henry-Stutzen wird euch auf euren weiteren Fahrten jenseits des Mississippi ebenfalls gute Dienste tun. Sicher, lieber Mr. Henry. Ich danke euch sehr für dieses großzügige Geschenk. Aber ich gehe vorläufig nicht in den Westen zurück. So? Nicht? Was habt ihr denn vor, wenn ich fragen darf? Ich will jetzt erst einmal heim nach Deutschland und dann nach Afrika. Afrika? Zu den Schwarzen? Wollt ihr euch von Löwen und Nilpferden fressen lassen? In Afrika ist es doch viel zu heiß. Und es gibt doch nur Sand und immer wieder Sand. Und das gefällt euch? Man muss sich doch die Welt auch mal an anderen Ecken betrachten, Mr. Henry. Ach, ich verstehe euch trotzdem nicht ganz. Na, also wie ihr wollt. Könnt ihr denn den Bärentöter und den Stutzen auch in der Wüste gebrauchen? Aber ganz bestimmt. Und nachher schreibt ihr auch über eure Reise nach Afrika ein Buch? Das habe ich allerdings vor. So. Also gut, so reitet in Gottes Namen nach Afrika. Aber heute Abend kommt ihr doch erst noch ein bisschen zu mir. Oh, was gibt's denn Gutes zum Abendessen? Werd euch eine gute Biersuppe vorsetzen, wenn ihr wollt. Dann komme ich bestimmt, Mr. Henry. Ich überspringe nun einen großen Abschnitt meines Lebens. Nicht nur Afrika lernte ich in der Zwischenzeit kennen, auch die Südseeinseln, China, Ostindien. Aber immer zog es mich mit Macht nach Amerika zurück. Und eines Tages war es dann endlich soweit, ich ging wieder in New York an Land. Das war schon damals eine Riesenstadt. Ich hielt mich eine ganze Weile dort auf, brachte die Erlebnisse meiner letzten Reise zu Papier und konnte sie auch gleich bei der New Yorker Staatszeitung unterbringen, die schon damals das größte deutsche Blatt in den Staaten war. Auf der Redaktion der Zeitung machte ich eines Tages die Bekanntschaft von Mr. Yoshi Taylor, der ein berühmtes Privatdetektivunternehmen besaß. Als er hörte, wer ich war, der Name Old Shatterhand wurde sogar schon in New York genannt, bot er mir an, in seine Dienste zu treten. Diese Stellung reizte mich. Sie brachte vielseitige Aufgaben, erweiterte meine Menschenkenntnis und außerdem wurde sie gut bezahlt. Ich nahm an. Eines Tages ließ mich Taylor in sein Arbeitszimmer kommen, wo ein älterer, sorgenvoll dreinschauender Herr saß. Ich kann Ihnen sagen, da sind Sie bei Mr. Shatterhand in den besten Händen. Das ist Mr. Olatt, der bekannte Bankier. Sie haben sicher schon von Mr. Olatt gehört. Allerdings, sehr erfreut, Sir. Ganz auf meiner Seite, Mr. Wenn es Ihnen recht ist, Sir, bleiben wir bei Shatterhand. Natürlich, wie Sie wollen, Mr. Shatterhand. Der Bankier Olatt gehört schon lange zu meinen besten Kunden. Heute ist Mr. Olatt aber in einer privaten Angelegenheit zu mir gekommen, die viel Fingerspitzengefühl verlangt. Mr. Olatt hat einen Sohn mit Namen William. William Olatt? Ich las neulich in einer deutschsprachigen Zeitung ein Gedicht von einem gewissen William Olatt. Ist das etwa Ihr Sohn, Sir? Ja, das ist mein Sohn. Es wäre seinem Vater lieber, William würde keine Gedichte machen, sondern sich mehr um die Bank kümmern, für die er seit seiner Mündigkeit ebenfalls verfügungsberechtigt ist. Wie alt ist Ihr Sohn jetzt, Sir? 25 und dabei ein Träumer, ein Fantast. William hält sich für einen Dichter. Das wäre noch nicht so schlimm, wenn er sich nicht in den Kopf gesetzt hätte, ein Trauerspiel für das Theater zu schreiben. Darin soll ein Dichter die Hauptrolle spielen, der wahnsinnig ist. Mein Sohn meinte nun, den Wahnsinn studieren zu müssen und hatte sich eine Menge einschlägiger Werke angeschafft. Er vernachlässigte alles andere und beschäftigte sich nur noch mit dieser Idee. Es kam so weit, dass... erzählen Sie weiter, Taylor. William lebte sich so in die Figur des wahnsinnigen Dichters ein, dass er schließlich selbst wahnsinnig wurde. Vor kurzem hatte nun Mr. Olat einen angeblichen Arzt namens Gibson kennengelernt, der lange Zeit Assistent berühmter Irrenärzte gewesen sein will und jetzt eine eigene Privatheilanstalt für Geisteskranke gründen wollte. Mr. Olat schenkte ihm Vertrauen und brachte diesen Gibson mit seinem Sohn zusammen. Zwischen den beiden entwickelte sich eine Freundschaft und es hatte ganz den Anschein, als sollte sich der Zustand von Olat Junior bessern. Da, eines Tages, war der Arzt mit William plötzlich verschwunden. Alles, was zu erfahren war, ist die Tatsache, dass der angebliche Arzt einer dieser Kurpfuscher ist, wie sie bei uns in den Staaten zu Tausenden ihr Wesen treiben. Er wird William Olat entführt haben, um sich auf leichteste Weise in den Besitz großer Summen zu setzen. William ist den meisten großen Bankhäusern als zeichnungsberechtigter Mitinhaber der Firma Olat bekannt und kann von ihnen so viel Geld bekommen, wie er abheben will. Gibson wird es nicht schwer fallen, den willenlosen jungen Menschen für seine dunklen Zwecke einzuspannen. Ich verstehe. Es ist also höchste Eile geboten, die beiden Flüchtigen aufzustöbern und William Olat dem Einfluss dieses Menschen zu entziehen. Dass dabei mit der größten Diskretion vorgegangen werden muss, brauche ich wohl nicht zu sagen.